wenn es gestern war. Dabei war es nicht gestern, sondern letztes Jahr. Es war ein gewöhnlicher Tag, wie eigentlich jeder. Es gibt einiges, was ich seitdem nicht verstehen mag. Wieso bist du gegangen und hast nicht Tschüss gesagt? Haben uns gestritten, was nicht wirklich nützlich war. Nein. Es hat uns nicht vorangebracht, ich glaube an Erfolg. Dass du nicht weg bist, daran glaube ich noch heute. Ich halte ein Bild von dir in der Hand und hab Gänsehaut. Und geht den Glauben, dass wir uns wieder treffen, längst nicht auf. Jede Sekunde war kostbar, die ich mit dir verbracht hab. Egal wie viel Zeit, egal was du gesagt hast. Egal wie du traurig oder fröhlich warst. Ich war mit dir zusammen, so oft es möglich war. Doch jetzt seh ich dich nie wieder, was mich traurig stimmt. Es ist nicht viel logisch, doch das mit dir macht auch keinen Sinn. Es schmerzt jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk. Es schmerzt jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk. Du hast gesagt, du willst mich nicht verlieren. Du hast gelogen, denn du bist jetzt nicht mehr hier. Wobei dich überhaupt nicht die Schuld trifft. Ich bin seelisch am Ende, wobei's nicht meine Schuld ist. Will ich dir oft sagen, wie sehr es mir leid tut. Auch wenn ich's dir nicht mehr sagen kann, hoffe, das weißt du. Jeder Herzschlag von mir war nur für dich bestimmt. Jeder Blick von mir war nur für dich bestimmt. Du bist und bleibst ein Wunder der Vergangenheit. Komm zurück, denn es wird langsam Zeit. Ich halt's nicht mehr aus, mein Herz zerbricht. Du warst der Funken Hoffnung und das Kerzenlicht. Der Stern in der Dunkelheit, der Goldfisch im Meer. Die Prinzessin der Welt, ich wollte dich und nicht mehr. Nicht mehr. Du stiegst verärgert ins Auto und bist weggefahren. Ich steh an deinem Grab und denk an diesen letzten Tag. Nein. Es schmerzt jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk. Es schmerzt jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk. Mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk. Es schmerzt jedes Mal mein Herz, wenn ich daran denk. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denk. Ich kann dich nicht vergessen, wenn ich daran denk, wie viel du mir bedeutet hast und ich an damals denk.